ging und zwei lange Zöpfchen trug. Mir mein armes Backfischherzchen schon in heimlich süßer Liebe schlug. Ach, und sowas ist so schwer, wenn man erst 12 Jahre ist. Denn zu allem Überfluss hat er mich noch im Traum geküsst. Otto war ein wunderschöner Mann, dessen Bild ich nie vergessen kann. War er doch die erste Liebe, die mein Herz betört. Keiner trug den Schnurrbart so wie er, wie ein junger Gott schritt er daher. Wenn er mit mir sprach, war ich noch tagelang verstört. Und ich dichtete ihm ein Gedicht mit sehnsuchtsvollem Sinn. Dieses schickt ich Otto, meinem Lehrer, voller Hoffnung hin. Weil er keinen Sinn für Poesie, legte er mich einfach übers Knie. Und mit einem Schlag war dann die erste Liebe aus. Ob er uns erzählte, warum bei uns die Negerer, oder ob Napoleon ein eingefleischter Vegetarier war, oder ob er lehrte, dass unsere liebe Erde rund. Ach, ich hörte nichts und sah verzaubert nur auf seinen Mund. Und mit einem Schlag war dann die erste Liebe aus.